Bildungsgespräche zum Thema Macht, Sprache und Politik. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu Lob und Tadel Nummer 45. Ich bin zu Gast bei Elisabeth Grossmann im Parlament. Danke für die Einladung. Danke, dass Sie die Einladung angenommen haben. Frau Grossmann, Sie sind Bildungssprecherin der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Genau, so ist es, ja. Das ist ja keine kleine Sache, die SPÖ in Österreich. Eine große Partei, ja, immer noch, ja. Ja, absolut. Hat auch maßgeblich Bildung in Österreich gestaltet, die letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Ja, durch Ministerin Schmidt, jetzt durch Ministerin Heinisch-Hosek, die müssen auch einiges noch wettmachen, was zuvor unter Ministerin Gera schiefgelaufen ist. Ja, das sind immer, wenn ich so den Eindruck teile mit Ihnen, den ich habe, eine Frage, dass der Taktung, also von Periode zu Periode passiert etwas und dazwischen passieren dann einmal so große Würfe. Und irgendwie hat man den Eindruck, diese neue Mittelschule, die jetzt wirklich sich in Österreich manifestiert, war so der letzte große Wurf. Und davor sind wir schon eben bei diesen ganzen Gymnasium, Hauptschule, Polytechnikum und so weiter. Da habe ich den Eindruck, das war der letzte große Wurf. Und dass man eine Lehre macht in Österreich. Irgendwie so diese Bildungslandschaft war bis vor der neuen Mittelschule eigentlich ein funktionierendes System. Das ist so jetzt mein Eindruck, den ich Ihnen da so erzähle. Und dann kam die neue Mittelschule und die ist ja entstanden auch, indem man gesagt hat, die Gesellschaft hat sich verändert. Wir haben auch angepasste Vorstellungen, wie wo wir hinwollen. Und wir müssen das irgendwie Hauptschule und Gymnasium verbinden auf was Gescheites gemeinsam. Und ich rede jetzt mit recht vielen Leuten im Moment und versuche mir ein Bild zu machen, wie so diese Landschaft ist, unter denen Schulentwicklung oder eben etwas in Österreich im Bildungsbereich stattfindet. Und ich habe so den Eindruck, da gibt es zwei Spannungsfelder. Das eine, die sagen, unter Zwang, also man muss auch etwas vorschreiben, und die anderen, die sagen, völlig freiwillig. Bei Sprache lernen zum Beispiel ist es Schulhof, sprechen wir Deutsch, das ist unter Zwang. Notfalls Sprachkurse vorschreiben ist unter Zwang. Andere sagen, nein, das ist völlig freiwillig, das entwickelt sich eh richtig und passend. Und die politischen Parteien sind da irgendwo praktisch positioniert. Und das Zweite ist, machen wir es gemeinsam, möglichst in, also was heißt möglichst, also von der Situation her in gemischten Gruppen, heterogen, Leistung von bis, Sprachen von bis, oder haben wir es gerne in homogenen Gruppen? Und auch hier kann man die politischen Parteien und Standpunkte wirklich schön einordnen. Das ist jetzt mein Eindruck von diesem Spannungsfeld. Und mich würde jetzt interessieren in unserem Gespräch, verstehen Sie oder wo steht die SPÖ? Ich möchte aber auch zu Ihren Eingangsfeststellungen Stellung nehmen, das weil Sie nett. Gemeint haben, neue Mittelschule, mehr oder weniger der einzige große Wurf, ja. Da gibt es schon mehr. Es ist über die neue Mittelschule wohl am meisten berichtet und geredet worden, okay. Aber andere, weil es einfach am meisten umstritten war, aber das sind leider dann andere wichtige Maßnahmen nicht ins Licht der Öffentlichkeit gekommen oder nicht in so einem großen Ausmaß, wie zum Beispiel die Lehre mit Matura, dass wir einfach Bildungssackgassen aufgemacht haben. Die Berufsreifeprüfung. Ja, alles, die Durchlässigkeit des Bildungssystems. Mhm. Und da ist unglaublich viel gelungen. Oder jetzt auch die modulare Oberstufe. Oder das kostenfreie Nachholen von Bildungsabschlüssen, sodass Menschen eben jetzt nicht nur eine Bildungschance haben im Leben, sondern viele Chancen, ne? Eine zweite, dritte Chance, wenn einfach vielleicht die erste Chance versäumt wurde, aus welchen Gründen auch immer. Die Zentralmatura haben wir ganz vergessen. Die standardisierte Reifeprüfung, ja, weil die ist sehr viel berichtet worden, aber da wird dann auch immer über das Negative dann berichtet. Ne? Da hat es zu Beginn technische Pannen gegeben. Das ist bereinigt worden, aber hatte insofern den Vorteil, dass wenigstens darüber geredet wurde. Wenn irgendetwas so konfliktfrei über die Bühne geht und wenn es da weitgehende Einstimmung gibt über die Parteien hinweg, dann interessiert's von den Medien offensichtlich auch niemanden und in der Öffentlichkeit dann wird auch nicht drüber geredet, sondern das geht dann so schleichend dahin, so dass es gar nicht wahrgenommen wird. Mhm. Oder zum Beispiel ganz wichtig, das Gratis-Kindergarten, mhm, ja, das Verpflichtende, da arbeitet man durchaus auch mit Pflichten, ah, ne? Ja. Weil jetzt kommen wir dann schon zu dem Thema, das Sie angesprochen haben. Mhm. Da braucht man manchmal auch etwas mehr an, wie soll man sagen, Motivation, ja, also eine gesteigerte Motivation, die dann auch schon in Richtung Druck geht, wenn es in Ausnahmefällen, sage ich einmal, mit der Freiwilligkeit nicht klappt. Beim Mutter-Kind-Pass ist es ja ähnlich. Genau, da braucht es gerade für ja vielleicht Personen, Gruppen, die jetzt von sich aus wiederum aus welchen Gründen auch immer nicht so die Motivation haben, dann vielleicht doch ein paar stärkere Anreize, vielleicht auch finanzieller Art. Ja. Aber Anreiz ist ja nicht gleich Zwang. Also Anreiz so ist es. Ja, das Hundeschule, ist, ja, Belohnung. Ja, ja, genau. Ich hab ja, Hund. Ja. Also ja. Das ist jetzt ein kühner Vergleich, würde ich im Zusammenhang sonst nicht. Ja, ich weiß, aber da nehme ich. Aber passt natürlich, ja, das, ja. Da braucht man eben, wenn das Einsehen jetzt nicht da ist, mitunter auch eine stärkere Motivation, die da über das Finanzielle vielleicht auch gehen kann. Da waren wir uns dann aber auch relativ rasch eigentlich über die Parteigrenzen hinweg einig. Da wiederum war es witzig, dass jene, die sonst immer so mit der Zwangskeule schwingen, kann sie namentlich sagen, die FPÖ, da mit zuerst diesem verpflichtenden Kindergarten ja gar keine Freude hatte. Ne? Also da wollten sie es dann eigentlich zuerst nicht. Also mittlerweile haben sie dann schon wieder, glaube ich, jetzt eingeschwenkt. Aber da war es uns aber sehr wichtig, dass wirklich alle Kinder in den Genuss der elementarpädagogischen Bildung kommen, unabhängig vom Elternhaus. Mit viel Sympathie für die FPÖ versucht zu begründen, warum haben die das nicht gern gehabt eigentlich, dieses verpflichtende Kindergarten? Naja, weil es da geheißen hat, man, also da waren ja arge Ausdrücke auch, die ich auch entgegennehmen musste, damals noch als Landesrätin, auch wenn ich über die ganztägigen Schulformen gesprochen habe, ja, dann man entreißt den Müttern die Kinder. Aha, mit dieser Zwangsverstaatlichung der Kinder und solche Ausdrücke sind gefallen, eben aus diesen Kreisen, also ganz jetzt da die Personen, wie die geheißen haben, kann ich jetzt, egal, oder möchte ich jetzt ja, auch ja, gar nicht nennen. Aber da waren dieses schon Mütter, solche, dieses Entreißen, ja, so quasi die Familie hat hier die Oberhand und hat die Entscheidungsgewalt sozusagen, was mit den Kindern geschehen soll. Ne? Also das war so die Argumentationsschiene, die da von der Gegenposition gekommen ist und wo man natürlich auch entgegenhalten musste. Und mit welchem Grund entgegenhalten? Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass alle Kinder in den Genuss eben dieser elementarpädagogischen Bildung kommen, damit auch soziale Unterschiede ausgeglichen werden, damit auch Sprachdefizite ausgeglichen werden, mal frühzeitig diagnostiziert werden können und damit hier wirklich dann auch gefördert werden kann, damit die Kinder auch bestmöglich vorbereitet sind auf den Schuleintritt, aber sich auch natürlich mit den Freundinnen und Freunden unterhalten können und nicht sozial ausgegrenzt werden. Ich glaube, die FPÖ mag das auch nicht so, dieses, die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule, so praktisch Schule ohne Schulranzen, glaube ich. Das ja, ist, das ist war das Schlagwort Schule ohne Schultasche. Genau. Also die haben offenbar lieber ein bisschen diesen Familieneinfluss offenbar drinnen in ihrem System. Und die SPÖ, ich denke da ein bisschen so an Frankreich. Also meine Großmutter hat immer Simone de Beauvoir gelesen. Ja, und so. Gute da, Literatur, ja. Frei. Hat uns gut getan, der Familie, ja. Aber da geht es einfach wirklich darum, dass praktisch das Leben nicht nur in der Familie stattfindet, sondern wirklich aus guten Gründen einfach auch im Kindergarten und deshalb möglichst bald, damit die Leute einfach teilnehmen, so miteinander. Ist es. Ja, genau. Damit hier wirklich früh auch eine Sozialisation stattfindet. Genau. Und das Elternhaus spielt natürlich eine große Rolle und bei Kindern würde ich sagen die Hauptrolle. Aber da braucht es trotzdem auch eine soziale Einheit über das Elternhaus hinaus, weil das Elternhaus eben nicht alles leisten kann. Und jetzt unabhängig davon, ob es sich um berufstätige, vollberufstätige Elternteile handelt oder ob ein Elternteil jetzt zu Hause ist, unabhängig davon ist es wichtig, dass Kinder eben der Bildungseinrichtung Kindergarten anvertraut werden, weil das sind Bildungseinrichtungen und das hat sich erfreulicherweise auch in den letzten Jahren durchgesetzt, diese Gesinnung und diese Wahrnehmung, dass ein Kindergarten eine Bildungseinrichtung ist. Ich habe diesen Prozess auch aktiv live miterlebt, also auch noch als Teil der Landesregierung. Steiermark? In der Steiermark, ja, aber auch als Kommunalpolitikerin, weil ich Gemeinderätin auch war in einer ländlichen Gemeinde Edelschrott. Wie viele Einwohner? 2000? Ja, also nicht ganz, also aber doch eine, ja, für unsere Verhältnisse sogar große Gemeinde. Und da war es schon so eigentlich zu Beginn, dass der Kindergarten mehr so als Ersatz angesehen wurde, wo es halt quasi ein Betreuungsproblem gibt. Ne? Da gibt's halt die Kinder in den Kindergarten. Hatte auch zu Beginn noch immer im Sozialressort resortiert, jetzt das Kindergartenwesen. Und da waren wir dann eigentlich die Ersten, die gesagt haben, jetzt die steirische SPÖ, das ist eine Bildungseinrichtung und der Kindergarten gehört ins Bildungsressort. Und dafür setze ich mich jetzt auch auf der Bundesebene ein, weil das Kindergartenwesen ist ja ressortmäßig bei den Ländern noch. Ja? Und wenn der Bund sich zuständig fühlt, dann über das Familienressort. Eigentlich müsste man da wirklich ein Umdenken auch in Gang setzen und das gesamte Kindergartenwesen auch beim Bildungsressort ansiedeln, damit wir ein Bildungssystem aus einem Guss haben. Ist Zukunftsmusik, sage ich ganz offen, weil es da noch sehr viel an Überzeugungsarbeit zu leisten gilt, vor allem bei den Länder- und Gemeindevertretungen. Also da sind wir zwar dran, aber da wird es noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten geben. Und was muss man überzeugen, dass es super ist? Oder aber wo sagen die praktisch, ist das Problem? Weil stimmt ja nicht jeder zu, dass Kindergärten wichtig sind und eigentlich der Bildung zugehörig sind? Naja, aus den Stellungnahmen, wenn Sie sich Gemeindebundpräsidenten Müllhammer auch anhören, sieht er da ganz klar die Gemeinde in der Verantwortung. Und ja, und da geht es natürlich auch um Machtfragen, wer kann was entscheiden. Ja? Und wir sehen aber, dass auch, ich meine, viele Gemeinden machen das hervorragend, wirklich, und bemühen sich und legen da eine große Priorität drauf, aber eben nicht alle. Dann gibt's halt auch wieder Ausnahme oder doch sehr viele, würde modellhafte, ich sagen. Es gibt sehr viel positive Modelle, aber es gibt natürlich dann auch andere Erscheinungen, dass man versucht, dieses Kindergartenwesen sehr billig zu organisieren, indem das ausgegliedert wird auf private Träger ausgeschrieben wird und dann wird mehr oder weniger der Billigstbieter genommen und das kann es natürlich nicht sein. Entscheidend muss die Qualität sein. Und auch die Ausbildung der Kindergärtnerinnen. Die Ausbildung der Kindergärtnerinnen selbstverständlich und ich denke, da ist gerade das Beste gut genug für unsere Kinder. Ja, also das ist ja alles sehr interessant, finde ich. Und wenn ich immer ein bisschen auf die Uhr schiele, wir haben heute nicht allzu viel Zeit, uns da einfach wirklich abzugleichen, weil ich finde es einfach interessant, wenn Sie das argumentieren, warum. Und die Zeit fehlt oft, wenn man was im Radio, im Fernsehen hört. Heute, ja. SPÖ, ist eher praktisch dieses, Menschen sind unterschiedlich, aber wir wollen sie gemeinsam unterrichten, betreuen, erziehen. Wir wollen unser Leben teilen. Je früher professionell, desto besser. Also Kindergarten, wie Sie es eben gesagt haben. Und die Freiwilligkeit konnte ich jetzt mit Ihren Aussagen schon ein bisschen relativieren. Je früher, desto eigentlich muss man die Leute ein bisschen unterstützen, was gut ist. Unter Umständen muss belohnt werden, wenn man Kinder in den Kindergarten gibt, sagen wir mal so. Ganztagsschule wäre auch, glaube ich, ein gutes Thema. Also das heißt von früh bis spät. Und ich kann das als betroffener Mathematik-Hausübung machen. Ist echt eine harte Sache. Also das wäre super, wenn ich nicht machen müsste mit meinem Sohn. Wobei es ein soziales Training ist. Also wie kriegen wir uns in die Haare und wie versöhnen wir uns wieder anlässlich der Mathematik-Hausübung? Das sind so ein bisschen diese Geschichten. Dann auch Zentralmatura, ja, das heißt Autonomie an die Schulen, aber durchaus mit evaluieren, wie gut funktioniert das. Ja, unbedingt, also das gehört wichtig. Zusammen. Ja. Das sieht man auch in den Ländern, die Autonomie sehr weitreichend umgesetzt haben. Das funktioniert nur, wenn es dann natürlich darüber hinaus auch Controlling-Systeme gibt. Controlling im Sinne vom begleitenden Qualitätsmanagement. Qualitätssicherungsmaßnahmen, wenn die Leistungen eben nicht entsprechen, dass man hier auch gezielt natürlich dann auch Fördermaßnahmen setzt. Und das muss natürlich auch vorausgesetzt werden. Ja, ich habe jetzt auch immer wieder festgestellt, wenn wir jetzt ein bisschen uns in das Thema Sprache reinschleifen, dass Sprache oft zusammenhängt mit dem Wunsch zu kommunizieren. Worüber lohnt es sich zu reden? Das ist so irgendwie für mich die Grundlage. Menschen lernen gerne eine Sprache, wenn es etwas gibt, was Sinn macht, in dieser Sprache zu besprechen. Und überhaupt ist dieser Kommunikationswunsch auch wirklich, finde ich, in der Schule. Wir sind schon mit diesen Mobiltelefonen, wo jeder einfach auch immer wieder abgelenkt, betroffen wird, aus der Konzentration gerissen wird. Es ist leichter, ich merke es von mir selbst, wenn ich mich in die Straßenbahn setze und einfach am Mobiltelefon was lese. Ich könnte mich aber theoretisch auch mit meinem Gegenüber unterhalten. Und seit wir unseren Hund haben, mache ich das auch. Ich bin sehr viel kommunikativer geworden. Also ich treffe Menschen auf der Straße und fange mit denen zu reden an. Ich finde, da sind alle Parteien noch ein bisschen, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass mehr praktisch Sprechkommunikationsanlässe mehr das Thema sind. Also eigentlich die Inhalte und weniger die Strukturen. Wobei jetzt kann man natürlich sagen, Politik ist halt Strukturen schaffen und die Menschen erfüllen es dann mit Inhalten. Ja, aber das Entscheidende, das haben Sie angesprochen, das ist das Miteinanderreden. Mhm. Da gefällt mir dieser volkstümliche Ausdruck sehr gut, beim Reden kommen Leute zusammen. Da ist es dann oft gar nicht so wichtig, worüber man redet, sondern dass man miteinander redet. Das merkt man auch ja in der internationalen Diplomatie, in der internationalen Politik. Mhm. Es ist schon ein positives Zeichen, wenn sich zwei, ist ja vielleicht verfeindete Staatsmächte, miteinander unterhalten, treffen, Hände schütteln und ein paar Gedanken austauschen. Mhm. Das ist schon der erste Schritt, um einen Frieden herzustellen. Mhm. Das sieht man ja jetzt bei dieser dramatischen Syrien-Situation. Also, oder ob der Iran jetzt zu Atomgesprächen wieder nach Wien kommt oder nicht. Ja, eben, da sieht man schon, wie wichtig das ist, dass man miteinander redet, auch wenn man nicht gleich auf einen Nenner kommt, aber dass man einfach Gedanken austauscht und den anderen ernst nimmt, dem anderen zuhört. Jetzt würden wir uns, jetzt sind wir konkret bei dieser Migrationsgeschichte und Sprachenrechte, jetzt würden wir uns alle wünschen, dass alle Deutsch können, weil dann können wir uns mit denen alle gut unterhalten. Ja, natürlich ist Sprache die Basis für einander verstehen. Wobei Deutsch ist natürlich, das ist unsere Muttersprache, unsere Muttersprache, das ist unsere Umgangssprache. Aber wenn man einander verstehen will, dann schafft man es mitunter auch, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Das merke ich sehr oft im Urlaub, wo ich, wenn ich dann in einem Land bin, die Landessprache nicht kann und die Bevölkerung der Landessprache oder wie ein Zimmerwirt kann nicht Deutsch, kann nicht Englisch, nicht Französisch und man findet dann, man denkt sich, man kann sich nicht unterhalten, aber irgendwie geht's doch, ne, mit Händen und Füßen. Also wichtig ist, weil man will. Das ist das Entscheidende. Der Wille ist das Entscheidende. Aber natürlich, erleichtert und schafft eine Basis, wenn man da auf einen sprachlichen gemeinsamen Nenner kommt. Das sollte natürlich auch von der Politik entsprechend vorbereitet werden, durch Angebote Deutsch zu lernen. Aber auch, sage ich einmal, die internationale Sprache gemeinhin ist ja auch Englisch, dass auch hier Angebote gestellt werden, weil wir sehen das immer wieder auch bei internationalen Begegnungen. Teilweise ist es mit den Englischkenntnissen der österreichischen Schulabsolventinnen und Absolventen nicht immer so gut bestellt. Aber wann sollen jetzt die Leute Deutsch lernen, die es noch nicht können? Wenn Sie in Österreich leben wollen oder müssen? Ja, sobald Sie den Entschluss gefasst haben, hier bleiben zu wollen, dann ist es schon dringendst geboten natürlich, dass auch die Landessprache erlernt wird. Und jetzt würde es mich interessieren, sagen Sie, also oder Ihre Partei oder der Standpunkt der Partei SPÖ, analog zum Kindergarten, wenn es nicht freiwillig gemacht wird, es könnte ja jemand sagen, ich lerne nicht Deutsch, weil jetzt geht's noch nicht, bin noch nicht bereit dazu, ich lebe noch in Flucht und Angst, ich kann noch meine alte Sprache nicht aufgeben. Sagen Sie dann notfalls ein bisschen Druck oder sagen Sie, es ist der Mensch? Also es sollte tunlichst freiwillig passieren, weil Zwang schafft eher auf der anderen Seite Ablehnung. Aber da sollten wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass der Mensch dann von sich aus hier initiativ wird und die Sprache erlernt und sich da auch willens zeigt, hier eben sich über die Sprache auch zu integrieren. Aber jetzt mit was sind welche Sanktionskeulen da geschwungen werden sollen, Strafen und Ausweisungen. Es gibt ja auch Gründe, die vielleicht wirklich berücksichtigungswürdig sind, ja, Krankheit oder extreme familiäre Belastungen oder was auch immer, die es dann einfach nicht möglich machen. Aber grundsätzlich sollten wir schon auf die Menschen dann einwirken, ja, mit guten Angeboten, damit sie dieses Sprachlernangebot auch wirklich wahrnehmen. Aber wichtig ist, dass man diese Angebote auch stellt und dass man auch hier zielgruppenspezifisch arbeitet. Das ist schon ganz, ganz wichtig, dass man dann nicht irgendwelche strukturellen Hürden vielleicht aufbaut, dass man entsprechend jetzt Wohnort, aufenthaltsnahe Angebote stellt und nicht vielleicht in der nächsten, übernächsten Stadt erst der nächste Kurs stattfindet. Ja? Und wenn die Menschen das dann nicht besuchen können, dann, naja, gibt es halt irgendwelche Strafsanktionen. Also so kann es nicht sein. Also da ist es schon wichtig, dass der Staat auch in Vorleistung tritt und diese Angebote so stellt, damit sie auch wirklich angenommen werden können. Das ist ein bisschen so dieser pragmatische Weg. Also ich kann nicht was vorschreiben, wenn ich dann nicht die Möglichkeiten anbiete, dass man es lernt. Ja, ne, zum Beispiel, ich verwende mich jetzt auch dafür, dass man die Flüchtlinge gut über Österreich aufteilt und dass hier auch die Kriterien so gestellt werden, dass auch zum Beispiel in entlegenen Regionen Flüchtlinge etwa in Privathaushalten aufgenommen werden. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich hier bewerben und sagen, naja, ich habe da jetzt ein leerstehendes Haus oder ein paar leerstehende Zimmer und da würde ich gerne Flüchtlinge aufnehmen, aber man sagt dann oft, nee, das ist zu weit weg, dort gibt's keine öffentliche Anbindung und das erfüllt jetzt die Kriterien nicht, ne? Aber damit die Menschen da auch wirklich gut verteilt werden, nicht? Und in kleineren Einheiten ist es weit besser und lassen sich dann auch besser integrieren und man könnte so auch ländliche Regionen wieder beleben. Aber der Nachteil unter Umständen ist, dass diese Menschen dann von Fortbildungsangeboten abgeschnitten sind, weil heute der nächste Kurs erst in der nächsten Bezirkshauptstadt stattfindet und wie sollen die dann dorthin kommen, ja? Also da muss man sich dann auch etwas überlegen, vielleicht über E-Learning oder was auch immer, dass man hier Module anbietet und hier auch kreative Wege geht, die Sprachkenntnisse zu vermitteln. Sind Sie als SPÖ jetzt, also Position, mit der Integrationsvereinbarung glücklich, wo die Erteilung eines Aufenthaltstitels an die Sprache gekoppelt ist? Also man muss nachweisen, sonst darf man nicht hier bleiben? Dass die Sprache da eine Rolle spielt, das ist schon wichtig, ja. Es ist eine, würde ich einmal sagen, eine Bring- und Hohlschuld von beiden Seiten, also von Seiten des aufnehmenden Landes und auch von Seiten des Aufnahmewerbers, der Werberin. Also das muss schon auch ein wechselseitiges Geben und Nehmen sein, ja. Also da muss schon auch etwas verlangt werden von den Personen, die quasi Österreicherin, Österreicher werden wollen, beziehungsweise hier einen Aufenthalt nehmen wollen. Und da, ja, wie gesagt, braucht's entsprechende ausgewogene Maßnahmen, damit hier wirklich eine gelingende Integration auch möglich ist. Ja, ja, jetzt wollte ich gerade was drauf sagen. Nämlich noch im Nachfragen, worauf begründen Sie das? Also man könnte ja auch sagen, Sprache wäre kein Thema in diesem Zusammenhang. Also klar, wir würden uns es wünschen, wenn diese Menschen dann wirklich auch Deutsch sprechen, um bei uns zu sein. Warum darf nicht jemand bei uns sein, der nicht Deutsch spricht? Weil wir ja auch davon ausgehen, dass die Menschen selbsterhaltungsfähig werden sollen und einem eigenen Erwerb nachgehen und von ihrer eigenen Arbeitskraft leben und nicht vom Sozialsystem. Und um eben bei uns einem Erwerb nachgehen zu können, braucht man die Kenntnisse der Landessprache. Auch um jetzt sich unterhalten zu können, sich austauschen zu können mit den Mitmenschen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können, damit die Kinder auch an der Gesellschaft teilhaben können. Und wir wollen nicht, dass sich da, wie das teilweise unschön heißt, Parallelgesellschaften entwickeln. Ja? Dass hier wirklich eine gemeinsame Gesellschaft gebildet wird. Also da ist Sprache natürlich ganz, ganz wichtig, ja. Und deshalb müssen wir schon auch auf die Menschen entsprechend einwirken, damit sie die Landessprache erlernen. Wobei ich auch sage, wenn jemand gut Englisch kann, ist da auch schon einiges gewonnen, weil Englisch bei uns ja auch sehr weit verbreitet ist. Frau Kostmann, ich habe Ihnen versprochen, dass wir um 11.45 Uhr fertig sind. Jetzt ist es 11.44 Uhr. Na wunderbar. Wir könnten jetzt einfach aufhören und sagen Danke. Also ich sage Danke, dass Sie uns diesen Einblick ermöglicht haben. Also einfach auch diesen Hintergrund zu erfahren, wenn wir etwas hören über Bildungsthemen aus der SPÖ, ist es einfach wirklich so viel mehr, so viel verständlicher, wenn man auch ein bisschen dieses Rundherum erfährt. Und dank Ihrer halben Stunde, die Sie uns, heute ist jetzt relativ zu, gell, Plenartag im Parlament, da ist Rumpelbumpel, da ist viel zu tun. Ja, ja, und parallel muss ich jetzt noch rüber ins Ministerium. Ja. Mit den Ländern weiter Gespräche führen. Ja. Ja. Also da haben wir viel zu tun. Ja. Dankeschön für die Zeit und für den Inhalt und alles Gute.